alles für Deutschland, alles für Rasse und Nation. Ein Lied über eine Flagge, die uns sehr am Herzen liegt, die Hakenkreuzfahne. Hakenkreuzfahne unter diesen Zeichen marschieren wir gegen die Lügenbande. Die sind voller Dreistigkeit, noch Regierungen habt ihr sich kapiert, habt ihr den Griffen. Diesen Haufen werden wir zerschlagen und ihn ohne Wiederkehr in die Hölle jagen. Jagen! Doch das ist nicht das Einzige, das stört, denn ich erinnere euch daran, an unsere ungewinnte Gäste aus Israel, Lünden oder Pakistan. Die Waffen, ihren Dreck, erfüllen keinen Zweck. Raucht euch zusammen, verliert nicht euer Mut, denn ihr seid dazu da, dass sich in Deutschland endlich wieder etwas tut. Blut und Ehre, Weiß und Stolz, wir hissen voller Erfolg, die Flagge mit dem Hakenkreuz. Hakenkreuz! Hakenkreuz, Hakenkreuz, und nun Ehre, Weiß und Stolz. Hakenkreuz, Hakenkreuz, und nun Ehre, Weiß und Stolz. Hakenkreuz, Hakenkreuz, und nun Ehre, Weiß und Stolz. Hakenkreuz, und nun Ehre, Weiß. Der linke Mord bekommt gehört Sympathie und versucht uns auf die Knie zu zwingen. Doch das wird diesen Antifa-Spinnern niemals, niemals gelingen. Denn für uns sind die Durchhalte Parole. Lieber wir sterben, als noch viel zu leben. Denn wir Nationalisten lassen uns von nichts und niemand unterkriegen. Schon gar nicht von euch, ja. Ein neuer Tag wird uns erwarten. Und dann geht's den Leuten an den Kragen, die uns die ganze Zeit verbindet und verlacht. Dann werden sie sich spüren, die neue Fracht der Nation. Blut und Ehre, Weiß und Stolz, wir sind voller Erfurt, die Flagge mit dem Hakenkreuz. Hakenkreuz, Hakenkreuz, Hakenkreuz, Blut und Ehre, Weiß und Stolz. Das war die Nummer 1.